Zum 52. Jahrestag des Arbeitsbeginns des großen Genossen Kim Jong-il im Zetka der Partei der Arbeit Koreas veranstalteten die Werktätigen der Landwirtschaft und die Mitglieder des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft am 17. Juni im genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Unhung, Kreis Taechon, Bezirk Nordpyongan ein Gedenktreffen. Die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Werktätigen der Landwirtschaft und die Mitglieder des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft im Kreis Taechon nahmen daran teil. Auf der Veranstaltung hoben der Referent und die Redner hervor, Genosse Kim Jong-il habe in der ganzen Zeit seiner Revolutionsführung die eigenständigen Führungsprinzipien, Methoden und Kunst in der Parteiarbeit und Tätigkeit konsequent durchgesetzt, damit in allen Bereichen des sozialistischen Aufbaus die führende Funktion und Rolle der Partei maximal erhöht worden seien.